aber komm, wir Damen mit mir ins Bett. Ich geh dir zum Weg, wenn du so neben mir stehst. Denn sein Herz mich bestimmt, wenn du jetzt gehst. Mein Gott, sie spannend und mein Bauch, der tut verweh. Ich hör's schon der Bier, ich seh vor allem weh. Ich hör zwar nur R4 und kein Silberschiff-Modell, aber guck mir an, Damen. Ich will doch nur mit dir, kommt ihr nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir, kommt ihr nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir, kommt ihr nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir, kommt ihr nicht mehr auf mein Zimmer. Ich weiß nicht, dass ich die Stimme mehr verteilt, aber kommt ihr an Damen mit mir ins Bett. Ich will doch nur mit dir, komm mir nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir, komm mir nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir, komm mir nicht mehr auf mein Zimmer. So schloss auf, dass ich die Stimmen abverdeckt, aber komm dir ein Dormen. Komm mir nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir. Komm mir nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir. Komm mir nicht mehr auf mein Zimmer. Ich will doch nur mit dir. Komm mir nicht mehr auf mein Zimmer. So schlecht auch, dass ich die Stimme noch verdeckt. Aber komm mir ein Dormen mit mir. Das war es, ich bin mit dir ins Palais Royal.